Hallo, ihr hört Herzblut, freie Szene, die Berliner Runde und das Ganze auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 MHz in Potsdam oder im Stream auf fr-bb.org, das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg. Und am anderen Ende der Leitung knistert Thomas, hallo! Ich bin's nicht, es ist unsere Gästin, glaube ich. Aber hallo Makro, schön, dass du uns hier so eingekündigt hast. Und ich hoffe, du kriegst das Knistern dann hinterher rausgeschnitten. Wir haben nämlich jemanden nicht nur in der Leitung knistern, sondern hoffentlich auch sprechend vom IFO Improfest. Das habe ich mir gerade nochmal aufsagen lassen. Lena. Hallo Lena Breuer, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Ich knister vielleicht ein bisschen vor Freude. Genau, vorfreudiges Knistern. Genau, ein bisschen knistern muss auch sein. Also vielleicht sollten wir nachher auch, wenn die Sendung ein bisschen weiter ist, noch irgendwie so Cracker oder irgend sowas essen. Ja, das ist essen, immer gut im essen Radio. Im Radio, genau. Ja, und dann kann ich ja noch mein Handy die ganze Zeit klingeln lassen. Was haltet ihr davon? Wunderbar. Also das auch gut. Das macht halt bei manchen da noch so Reflexe, wenn im Radio auf einmal so das der eigene Klingelton kommt, das verwirrt die Leute nachhaltig, das ist wunderbar. Ich bin was jetzt auch schon eure Lieblingsgästin, nicht wahr? Absolut, absolut. Vor allem, was auch nur noch die etwas älteren Semester kennen, ist dieses berühmte GMS-Störgeräusch im Radio, oder? Wenn kurz bevor das Telefon klingelte, wenn erstmal dieses Dück, Dück, Dück durchs Radio, durch den Radiosender ging. Kennt ihr das? Mhm. Ja. Ich nicht, bin zu jung dafür, Tom. Oh, das kam gleich nach dem Modem-Geräusch. Das hat ja immer so dum, dum, dum, bing, bing. Dinge, die einfach Generationen spalten. Das Modem-Geräusch und das GMS-Störgeräusch im Radio. Ja, aber ist doch schön, wenn man so junges Gemüse mal zu uns in die Berliner Runde eingeladen hat. Lena, wir wollen mit dir über... du bist vom IFO Improfest, wir haben es gerade schon gesagt, und wir werden mit dir viel über improvisiertes Theater reden und vor allem über das Improfest, was es während Corona online und jetzt offline gibt. Du hast gleich ganz viel Zeit, dich zu erklären, aber erstmal wollen wir mit dir in den Bonne-Monat Mai zurückblicken, der ist ja jetzt zu Ende. Und hast du irgendwas gesehen in der freien Szene oder in freier Kultur oder irgendwie erlebt, von dem du gerne uns berichten würdest, wo du sagst, das war toll, vielleicht kann man es ja nochmal sehen. Hast du irgendwas erlebt? Also ich, ich habe was gesehen, beziehungsweise ich war auch ein kleiner Teil davon. Und zwar gibt es hier in Köln, wo ich ja bin, eine tolle Impro-Gruppe, die Selbstauslöser. Selbstauslöser-Impro. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich verrate euch jetzt direkt am Anfang ein Geheimnis. Ich bin ja seit Jahren großer Fan von dieser Gruppe, weil das einfach sehr, sehr schöne, nette Menschen sind, die sehr gutes Impro machen und so einen ganz, ganz besonderen Vibe haben. Und ich hatte das große Glück, mit Teilen von ihnen eine Show zu spielen hier in Köln. Und das hat ganz fantastischen Spaß gemacht. Ja. Und wir machen das auch wieder. Aber das ist ja schon der Ausblick. Da sind wir ja noch nicht. Und du warst sozusagen als Gästin dabei? Oder wie kann man genau, sich das vorstellen? Genau, also die sind ein festes Ensemble, zu dem ich nicht gehöre. Ja. Aber ich bin das Ganze sehr systematisch angegangen und habe in den letzten Jahren versucht, einfach mich immer näher an diese Impro-Gruppe ranzurobben, weil ich sie so gut finde. Das wollte ich Ihnen eigentlich nie verraten. Und ja, wir haben eine Show zusammengespielt in meinem kleinen Veranstaltungsort. Also ich mache ja nicht nur das IFO Improfest, sondern mir gehört es falsch, aber ich bin ja quasi der Kopf hinter Impro Köln. Und da haben wir einmal im Monat mindestens, meistens öfter, kleine Veranstaltungen hier in Köln in einem wunderschönen kleinen Studiotheater. Und da hatte ich die Selbstauslöser eingeladen. Und dann haben wir zusammen eine Show gespielt. Dann eingeladen mit der Bedingung zu sagen, und ich muss leider auch an dem Abend, habe ich da auf der Bühne zu tun. Also ihr könnt ja gern spielen, aber ich stehe da halt rum wegen Brandschutz. Sag oder so, als hättest du die Anfrage geschrieben, Thomas. Genau, ich kann mir das gut vorstellen. Ich mache sowas ja auch, dass man irgendwie sagt, ach ja, kommt mal her hier zum Spielen, dann gibt es eine Bühne und alles toll. Und leider muss ich das moderieren und in den ein, zwei Szenen mit auf die Bühne springen. Aber ja, also man kennt solche Reflexe ja. Ich glaube, das haben wir alle irgendwann angefangen, auch selber Formate zu machen, damit man sich tolle Leute einladen kann, oder? Das ist ja eh einer der Hauptgründe, überhaupt was zu veranstalten. Auf jeden Fall. Also das ist so mit der wichtigste Grund für mich hinter all meinen Tätigkeiten als Veranstalterin ist, dass ich dass ich dann einfach die Chance habe, mit tollen Leuten auf der Bühne zu stehen, zusammenzuarbeiten, gemeinsam Dinge zu schmieden. Wenn ich eine gute Idee habe oder ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber ich ziehe zurück, wenn ich eine Idee habe, dann versuche ich das einfach immer umzusetzen und nicht darauf zu warten, dass mich jemand fragt, sondern es selber zu machen. Und dann kann man das immer selber gestalten. Das ist schön. Cool. Und ich hatte dich das letzte Mal in einem der sozialen Medien auch gesehen. In Köln warst du mit jemand von, also mit jetzt fällt mir ihr Name, ist ja furchtbar. Von An und für sich aus Zürich mit Emilia Weber unterwegs, interessanterweise. Ja. Die habe ich 2 Tage später getroffen in Zürich und sehr, sehr, sehr lustig. Genau, weil nämlich Ralf Schmidt, den wir vor 2 Monaten hier in der Sendung hatten, nämlich An und für sich aus Zürich als seinen Ausblick genommen hatte und gesagt hat, die müsst ihr euch mal angucken. Und dann war ich zufällig in Zürich und habe Emilia getroffen. Und dann habe ich gesehen, dass ihr 2 gespielt habt und dachte, ach, die Welt ist klein. Aber wir haben die Lena jetzt auch bald im Interview. Super, passt alles. Ja, Emilia ist eine wirklich fantastische Impro-Spielerin. Und vor allem, ach ja, das war so ein tolles Wochenende mit ihr, weil sie war bei Impro Köln zu Gast, hat einen Workshop gegeben und dann noch eine Show gespielt. Und dann sind wir gemeinsam nach Bielefeld gefahren. Und haben dort noch einen Maestro, also ich habe den Maestro moderiert und sie hat den Maestro gewonnen. Sehr praktisch. Und gute Arbeitsteilung, also. Ja. Wie konnte das passieren? Ja, die ist einfach eine ganz starke Spielerin und vor allem, das finde ich halt, also ich meine, man muss wirklich ja sagen, an und für sich, ich bin auch großer Fan, ähnlich wie Ralf Schmidt, weil es einfach, ich hatte auch schon die Ehre, da auf dem Festival bei Ihnen zu Gast zu sein und ein bisschen enger mit denen zusammenzuarbeiten innerhalb dieser Festivalwoche beim Spunk. Aber das ist einfach schon beeindruckend und auch so ein bisschen outstanding. Ich glaube, das ist mit das größte Impro-Theater im deutschsprachigen Raum. Mit eigenem Theater, einer Impro-Schule, die riesengroß ist und halt wirklich, ich glaube, fast täglich Shows in der eigenen Bühne. Es ist schon beeindruckend, was die da machen. Ich glaube, es sind nicht täglich, weil Mia war so nett, mir eine Hausführung zu machen. Ich glaube, sie sagte Mittwoch bis manchmal auch Sonntag, aber einfach von den Zahlen her, was sie auch sagte, was sie tatsächlich an Workshop-Plätzen pro Jahr verkaufen, ist es tatsächlich riesig. Also vielleicht noch vergleichbar mit dem, was die Gorillas machen oder ja, und dann hört es wahrscheinlich von meinen Blicke schon auf. Also was Ensemblegröße, Vielfalt und Impro-Schule betrifft. Also ich glaube, so die Affirmative hat noch eine relativ große Schule und möglicherweise in München noch die Fastfoods. Aber ja, das ist, und eigene Theater gibt es eh relativ wenige, die rein Impro sind. Da sind wir unter einer Handvoll im ganzen deutschsprachigen Raum. Also ja. Also ich weiß nicht, ob das noch zum Mai zählt, aber das war auch ein schönes Erlebnis, weil ich habe mit der Affirmative, weil du sie gerade ansprichst, Makro, habe ich nämlich in den Mai feiern dürfen. Die haben mich eingeladen. Ich habe einen Workshop gegeben und abends dann eine Show gespielt und das war auch ein ganz, ganz schöner Moment, der am 30. April stattgefunden hat, aber bis in den 1. Mai hineinreicht. Das zählt. Wunderbar. Definitiv zählt. Nein, wir haben nur irgendwann gesagt, genau. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir gucken nur auf den letzten Monat zurück, sonst verliert man sich ja in seinen, was hat man alles Tolles erlebt, Erlebnisse. Und davor war noch was Tolles. Nein, ich höre genau. Ja, schön. Und Makro, hast du was Tolles erlebt im wurden im Monat Mai? Ja, also wir haben ja dieses sehr, sehr schöne Format uns abgeguckt von dir, das bei uns ja Song of the Night heißt, wo Impro-Spieler einen Songschreiber inspirieren, einen Song zu schreiben während der Show und der dann da rauskam und hieß Schminken lernen. Und Schminken lernen war da die Metapher dafür, dass man nicht sich so selbst sein kann, wie man eigentlich ist und da noch, dass man quasi diesen auf diesem Weg dahin, wie das kommt, sich befindet. Es war eine total intensive Show. Die Leute, die haben wirklich keinen Mucks zum Teil gesagt, weil es so krass mitreißend war. Und beim Song hinten dran sind die Telefone gezückt worden und mit Licht wurde da das Publikum aktiv und richtig zauberhaft. Das war ein absolut magischer Moment. Ja, das habt ihr am 12. Mai gemacht, ne? Genau, also wir haben tatsächlich am 1. Mai diese Show des Studios spontan gespielt und auch einen tollen Song gehabt. Aber der ist noch nicht fertig produziert. Also Hannes Schäfer, der das ja macht musikalisch, ich moderiere das ja nur, der produziert das immer noch aus. Und die hatten sich eine Woche später nochmal zum Einsingen der Vocals getroffen mit dem Musiker und so. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwie die nächsten Wochen mal das Record Release kommt. Es gibt immer noch nur das Demo von diesem tollen Song, den wir da zusammen geklimpert haben. Genau. Aber ja, also vielleicht für dich, Lena, einmal zum Erklären. Es ist tatsächlich die Idee, dass ein Song entsteht und es musikalisch eben der Songschreiber inspiriert wird durch Impro und man über die Zeit hat wirklich an dieser Entstehung dieses einen einzigen Liedes teilnimmt, was auch hinterher irgendwie bleibt, weil das ist oft ja schade, dass wir viel Musik improvisieren und es ist dann weg. Und hier bleibt eben ein Song übrig und die Leute sind an diesem Kreativprozess als Zuschauer immer, ja, wie Marco das gerade beschrieben hat, wirklich begeistert. Und wenn man hinterher zusammensteht und Leute hören sich Probenelemente von so einem Song an, bevor er dann das erste Mal gespielt wird und sind einfach an diesem Prozess irgendwie dran, wo sie sagen, ach so, jetzt, das ist das, was er wollte. Oh, ah, toll und so. Also das ist wirklich, ich finde das faszinierend, wie faszinierend das ist. Voll, klingt super. Genau. Ja. Ach schön. Ja, dann lebt doch so ein neues Format. Ich finde das großartig. Und kann man euren Song Schminken lernen? Gibt's den irgendwie? Der wird auch noch produziert. Also wir haben da auch mit dem Handy und mit diversen Kameras das zwar schon vor Ort aufgezeichnet, aber es wird noch mal so in Bombast dann rauskommen. Mit dem Tauchen Londoner. Und Orchester. Genau. So unter 100 Leuten, die da mitwirken, machen wir das dann nicht. Also auch noch so ein riesiger Chor und so, nee, weiß ich nicht. Aber die wollen noch dran schrauben. Ja, cool. Ja, super. Das ist doch mal ein toller Rückblick. Dann gehen wir doch mal ins Thema, oder? Wir haben schon 12 Minuten hier auf der Uhr, 13. Lena, kommen wir doch mal zu dir. Was ist denn das Impro-Fest? Oder was ist denn das IFO-Institut? Nein, das IFO-Institut ja nicht, sondern... Das IFO-Institut für angewandte Improvisationsfreuden. Nein, also IFO steht für Improfest Online. Ja. Und das ist eine Veranstaltungsreihe, die in den tiefsten Tälern der Pandemie entstanden ist und die es jetzt schon mehr als 2 Jahre gibt. Ich habe mit meinem Duopartner Nick Maas und vielen anderen tollen Menschen ganz am Anfang der Pandemie, ich kann dir das genau erzählen, am 13. März war es, als irgendwie klar war, dass alles schlimm wird. Und, aber da ging doch die Pandemie nur bis Herbst. Ja, genau. Und wir hatten, und ich war frustriert, weil mein Terminkalender sich so schnell geleert hatte. Und dann habe ich gedacht, wir müssen was online machen. Und dann habe ich ein paar wunderbare Menschen angerufen. Bühnenpolka in München, die Affirmative war dabei, Steife Brise in Hamburg, Ben Hartwig und so Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite und immer gerne zusammenarbeiten würde in der Kombination. Und dann haben wir innerhalb von etwas mehr als einer Woche haben wir ein Online-Festival auf die Beine gestellt und haben tatsächlich, hatten wir jetzt am letzten Wochenende die 40. Edition an Online-Festivals und haben am Anfang wirklich verrückterweise zweimal die Woche Online-Workshops veranstaltet, auf Englisch, auf Deutsch, haben ganz viel Community-Spaß gehabt. Und wie du es gesagt hast, ich habe nie gedacht, dass es das nach 2 Jahren noch gibt. Und ich habe auch nie gedacht, dass es so groß ist, wie es geworden ist. Wir haben, glaube ich, mittlerweile fast über 4.000 Tickets verkauft. Ja, und jetzt ist es auch noch ein Offline-Festival geworden. Und weil wir haben es dann ganz pragmatisch gesagt, wir nennen es um von Improfest Online auf Improfest Offline. Und das ist aber manchmal ein bisschen schwierig zu promoten. Und daraus ist dann, IFO war schon immer die Kurzform und jetzt ist das IFO gelandet. Und ja, jetzt heißt es IFO Improfest. Ist ja auch interessant, weil ihr hattet von Anfang an, glaube ich, auch ein UFO als Logo, oder? Genau, genau. Also, und das ist ein bisschen witzig, weil ich weiß auch noch, in dieser wahnsinnigen Anfangszeit habe ich halt, also meinte Nick dann so, er macht uns ein Logo. Und ich habe gesagt, gut. Und dann ist er auf eine kostenlose Grafik-Website, wo man so kostenlose Grafik machen kann, Canva gegangen und hat einfach das erstbeste UFO genommen. Das war dann sehr lange unser Logo, weil es ja am Anfang auch wirklich sehr schnell ging und sehr schnell gehen musste. Und dann hatten wir sehr lange dieses wunderschöne Canva-UFO als Logo. Und dann habe ich im Sommer 20 tatsächlich habe ich beschlossen, ich möchte mir das tätowieren lassen auf den Arm, das UFO. Und bin dann mit dem Canva-UFO zu meinem Tätowierer gegangen und habe gesagt, kannst du das mal schön machen, weil ich möchte kein Canva-Tattoo haben. Und dann hat er daraus ein wunderschönes UFO kreiert. Und mittlerweile ist dieses UFO, was auch auf meinem Arm ist, unser Logo. Also es hat einen kleinen Umweg über mein Tattoo-Studio genommen. Ja, so wozu hat man ein Tattoo-Studio? Mhm. Genau. Ja. Und ich finde das vielleicht nochmal an die Leute, die sich an die Pandemie noch erinnern können, zurück. Jetzt sind wir wieder bei so alten Geschichten. Erst waren wir beim Modemgeräusch und jetzt sind wir bei der Pandemie. Aber ich erinnere mich, die ersten Monate, nachdem man dann, oder ja, die ersten Wochen, nachdem man alles abgesagt hatte, weil ich fand, für Selbstständige war der Anfang der Pandemie, bestand ja aus sehr viel Arbeit. Also irgendwie, es war irgendwie nicht weniger, sondern man fing an zu verschieben und dann abzusagen und dann neu anzuberaumen und wieder abzusagen und wieder zu verschieben. Also ich fand es irgendwie eher stressig als entspannt und war eher so, die ersten Treffen, die ich mit meiner Impro-Gruppe hatte, bestanden eher so aus betreutem Trinken. Mhm. Deswegen finde ich das ganz faszinierend, dass ihr im Endeffekt den anderen Weg gegangen seid und in so einen Aktionismus verfallen. Kannst du sagen, warum ihr das gemacht habt? Also warum ihr nicht auch erstmal, also ich habe immer gesagt, ja, Hauptsache es wird keiner krank, macht die Theater zu, ist völlig in Ordnung. Fertig. Mm. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der mit Aktivismus und mit Aktivsein, also für mich ist das der Weg aus so bedrückenden und stressigen Situationen heraus. Und ich kenne das mittlerweile von mir, dass aus unsicheren Momenten und Momenten, in denen Dinge nicht so schief laufen, ich häufig was entwickle, was dann am Ende ganz gut funktioniert. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Und ich weiß noch, dass das war wirklich, was du gesagt hast, Thomas, es war ganz schlimm für mich, weil es hat ganze 72 Stunden gedauert und ich war sehr gut gebucht im Jahr 2020 und es war alles weg. Wirklich, ich habe auf meinen Kalender geguckt und mir ist schlecht geworden, weil ich nicht wusste, wie ich finanziell über den Sommer kommen soll, so. Mhm. Und das hat sich dann alles zum Guten gewendet, am Ende, auch jetzt nicht nur durchs IFO, aber für mich war dann dieser Moment, ich saß auf meinem Sofa und ich dachte einfach so, fuck, was mache ich? Und dann war da auch so dieses Gefühl so, nee, ich will einfach nicht, dass das alles kaputt macht. Und dann habe ich diese Leute zusammengetrommelt, habe WhatsApp verschickt und dann saßen wir schon an dem Sonntag zusammen irgendwie in einem Zoom-Meeting. Ich habe noch nie vorher Zoom benutzt. Und dann saßen wir da und das war sofort so eine Aufbruchstimmung. Und ich wusste nicht, ob das funktioniert. Ich wusste nicht, wie das funktionieren wird. Aber ich wusste eine Sache, dass wir schnell sein müssen, weil wir nicht die Einzigen sein werden, die auf diese Idee kommt. Und dann habe ich wirklich einfach eine Woche lang 24 Stunden durchgearbeitet mit den anderen, so ungefähr. Weil das war so das Einzige, wo ich irgendwie mein Bauchgefühl so, so klar war, zu sagen, wir müssen die Ersten sein, die das machen. Also da wollte ich auch, genau, das, ja. Da wollte ich direkt einhaken. Ich fand das total beeindruckend, wie schnell ihr da wart. Und ich hatte das Gefühl, alle diskutieren gerade noch, wie man überhaupt Workshops über Zoom oder so geben kann. Und ihr habt die schon angeboten. Habt ihr die irgendwie Probe gegeben nochmal oder habt ihr wirklich beim ersten einfach direkt probiert? No risk, no magic. Ja, wir hatten dann auch, ich weiß noch, ich habe auch bei der ersten Edition habe ich auch, glaube ich, ich habe selbst einen Workshop gegeben bei der ersten Edition und ich habe dann schon ausprobiert, also ich habe mir ein Konzept zurechtgelegt und wir haben ein bisschen rumprobiert, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich muss aber ganz ehrlich sein, super wenig, weil wir dafür gar keine Zeit hatten. Mhm. Und es gab dann, ich habe die Geschichte schon in anderen Umständen sehr häufig erzählt, aber es gab die erste legendäre technische Generalprobe. Ich werde es niemals vergessen, weil es waren einfach waren so 10 Leute, 10 erwachsene ImprospielerInnen in einem Zoom-Raum und wir haben unser technisches Konzept ausprobiert und es war so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix Passierschein 38, weil alle waren lost im Internet. Es war dann wirklich so, dass ich so Nachrichten bekommen habe, Lena, ich bin jetzt im Workshop-Raum, aber hier ist niemand. Lena, Trixi Brunschko war gerade noch hier, jetzt ist sie irgendwie verschwunden. Thorsten Voller höre ich, aber ich kann ihn nicht sehen. Das war halt wirklich so. Und ich werde das nie vergessen, weil es war eine Stunde pure Freude, aber auch natürlich ein bisschen Panik dabei, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, es ist halt schön, aus der heutigen Sicht hat man ja irgendwie jetzt 10.000 Videomeetings hinter sich. Zu der Zeit vor 2 Jahren war das ja überhaupt nicht so. Das war für viele tatsächlich ganz schön neu. Ja, ich hatte noch nie vorher Zoom benutzt und dann habe ich plötzlich technische Generalproben geleitet. Aber es ist, was wir gemacht haben, gerade in den ersten Wochen sehr intensiv gemacht haben, ist uns ausgetauscht mit allen, die bei uns zu Gast waren, mit dem Team. Wir haben immer wieder, dadurch, dass wir ja diese Tech-Rehearsals, diese technischen Generalproben haben, haben wir unser Wissen, was wir bis dahin dann schon irgendwie angesammelt haben, haben wir immer sehr offen geteilt und haben gesagt, so sowas wie, hey, benutze einen Breakout-Raum. Du kannst den Leuten Nachrichten in den Breakout-Raum schreiben oder du kannst eine virtuelle Bühne, so nennen wir das, also dass du Hide Non-Video Participants bei Zoom, dass du Menschen noch eine Bühne holen kannst. Das haben wir rumprobiert und dann haben wir das immer weiter und dann hatten wir relativ schnell fast so ein Handbuch, wo wir sagen konnten, hey, so funktioniert das und nimm das hier. Wir haben das auch wirklich verschickt. Also hier ist ein Handbuch. Und das hatten wir, glaube ich, schon nach 2 Wochen, weil wir so viele Leute waren, die einfach so viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Ja, es war so ein bisschen Schwarmwissen, dann sehr schnell. Also ich erinnere mich auch, dass relativ schnell irgendwie über Facebook in den englischsprachigen Gruppen da so ein bisschen das und das kann man machen, hier und da. Also da wurde so aktiv dran gearbeitet und gleichzeitig gab es auch eine große Gruppe, die das ja so richtig abgelehnt hat. Ist euch das da auch irgendwie zugetragen worden oder wart ihr eigentlich immer bei denen, die da Bock drauf hatten? Ja, nein, schon. Es gab die Leute und ich kann das ja auch total verstehen. So, ich habe immer versucht, auch in den Anfragen, die ich geschickt habe oder die wir geschickt haben und auch so in der Zusammenarbeit, immer versucht zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir gerade keine andere Möglichkeit haben und besser als nichts tun ist irgendwas tun. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass Online-Impro eine große Kraft haben kann in unterschiedliche Richtungen. Es gibt viele, viele Dinge, die es sehr, sehr einzigartig machen. Sowas wie absolute Barrierefreiheit und einfach sehr, sehr inklusiv, auch was Geld angeht. So, man muss nicht reisen, man muss sich kein teures Hotel leisten, sondern kann das einfach machen. Man ist mit Leuten aus der ganzen Welt zusammen, von Indien über China bis in die USA, bis nach Kanada, ganz Europa. Und es ist auch, ja, es ist, man kann sich fokussiert mit einem Thema sehr intensiv beschäftigen. Das waren so relativ schnell die Formate, also die Vorteile, die ich irgendwie für mich hatte. Und ich meine, wir hatten Line-Ups, da schlackern mir immer noch die Ohren. Also so Leute auf ein Line-Up zu kriegen, die in der realen Welt natürlich niemals, das würde niemals funktionieren. Aber das war halt auch das Ding, weil die Leute hatten einfach alle Zeit. Hm. Also, ich weiß noch, unser erstes englisches Line-Up war, glaube ich, Dan O'Connor aus Amerika und Joe Bill und Jill Bernard und so, wo, also unmöglich, die normalerweise zusammenzubringen. Und da waren sie plötzlich in meinem Wohnzimmer so. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich kann die Skepsis total verstehen und wir haben auch niemanden gezwungen. Ich habe immer nur versucht, also wie denn auch, ich habe keine Handhabe. Aber ich habe immer versucht, über die Vorteile zu reden und auch wirklich ganz offen, gerade am Anfang zu sagen, hey, das ist ein Experiment. So, wir machen das, wir wissen nicht, was funktioniert. Lass es uns gemeinsam ausprobieren. Und das war total toll, weil da war auch die Community, die wir relativ schnell hatten, extrem offen und lieb. So, die haben einfach alles mitgenommen, was ging. Und wir konnten ganz viel auch ausprobieren und die Lehrenden konnten ganz viel ausprobieren. Und ich habe ganz häufig das Feedback bekommen von Menschen, die bei uns unterrichtet haben, die dann gesagt haben, hey, ohne euch hätte ich das niemals ausprobiert. Und jetzt mache ich das irgendwie. Jetzt habe ich hier meine eigenen Online-Kurse aufgebracht. Und dann hat die Affirmative super schnell angefangen, ihre Schule online zu legen und so. Und das fand ich immer extrem schön, weil es gibt Vorteile. Aber es haben auch viele Dinge einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Das muss man auch einfach sagen. Und wir waren ja am Anfang auch wirklich sehr, sehr günstig. Das Ticket hat am Anfang irgendwie 10 Euro gekostet, was halt echt günstig ist für einen 2-Stunden-Workshop, selbst online. Weil das am Anfang halt so diese, hey, wir wissen hier noch gar nicht so richtig, was wir tun. Wir gucken jetzt erstmal. Und ja, das haben wir dann so, ich glaube, nach 2 Monaten oder 1,5 Monaten haben wir das dann ein bisschen erhöht und dann haben wir es nochmal erhöht und die sind immer alle mitgegangen und das war für uns auch so ein ganz gutes Zeichen, so, okay, funktioniert. Ja. Ja, ich habe ja auch ein paar Workshops da mitgemacht. Ich fand das auch immer spannend, was ihr da so an Leuten und an Themen hattet. Hat mir immer gut gefallen. Also, danke. Nicht, es waren nicht alle Workshops super, so muss man ja auch sagen, aber das liegt dann ja auch an den Leuten. So, ja. Das an den Teilnehmern oder an den Workshopleitern? Nee, also in dem Falle an der Lehrenden. Eine große Heldin, bei der ich in Chicago schon mal einen Workshop gemacht habe und der war gigantisch. Und die Online-Version war total, So. Das tut mir natürlich sehr leid, aber. Kommt vor, genau. Ja. Durfte ja auch einen Workshop geben für das Online-Improfest. Wir haben das Brecht-Format gemacht, Susanne van Dijk und ich. Und ich muss aber auch sagen, man war am Anfang, also es war jetzt nicht der allererste im März oder so, weiß nicht, das war dann Mai oder Juni oder so, aber da war man schon ein bisschen besser. Ich hatte mein Equipment schon aufgerüstet und irgendwie konnte schon Hintergründe einblenden und Zoom hatte schon Greenscreen-Technik aufgerüstet. Aber irgendwie, die Art, wie ich Unterricht und Workshops gebe, ist, glaube ich, tatsächlich, ist es online finde ich das so schwierig, weil ich ganz oft daneben sitze und dann sehr viel so Side-Coaching mache, während so Szenen laufen. Und das habe ich online noch nicht so richtig verstanden, wie ich das mache. Also wie ich in eine laufende Szene reingehe und vernünftig ein Feedback gebe oder so. Das stimmt. Das ist, aber ich fand halt auch, und das muss man ja auch wirklich sagen, das habt ihr dann ja beide auch ein bisschen erlebt, so was ja auch ein großer, großer Teil des IFOs war ja eben, du hast es gerade schon gesagt, Thomas, betreutes Trinken, muss man an dieser Stelle ja auch einfach wirklich sagen. Ist ja auch in Ordnung. Dass wir haben, also ja, wir hatten die Workshops und was dann aber relativ schnell auch so ein bisschen zu einem, furchtbares Wort, aber unique selling point wurde, war die After-Show-Veranstaltung. Also, dass wir halt einfach uns dann auch immer was überlegt haben, irgendwelche Spiele, irgendwelche showartigen, interaktiven Dinge. Wir hatten tatsächlich richtige Shows. Wir haben Leute eingeladen, die für uns Shows gespielt haben online. Aber wir haben auch ganz viel etwas gemacht, was wir dann relativ schnell die Team-Challenge genannt haben. Dann hatten wir internationale Schnitzeljagden mit Teilnehmenden aus der ganzen Welt und so. Also wir haben da auch einfach wahnsinnig viel experimentiert und auch da wieder mit einer unglaublich dankbaren Community. Und das hat einfach, ich habe hier nächtelang durch mein Wohnzimmer getanzt in diesem ganz schlimmen, ganz, ganz schlimmen Lockdown, wo man gar keinen getroffen hat, war das auch wirklich einfach eine Rettung. Und gerade Nick und ich, die das ja dann irgendwann, wir beide haben das ja dann irgendwann so ein bisschen viel zu zweit gemacht, weil so ein Team dann natürlich auch einfach irgendwann nicht mehr so ist, wie es ist. Also weil Leute, zum Beispiel die Affirmative, Claudia und Paul, ihre eigenen Sachen dann natürlich den Schwerpunkt darauf gelegt haben, was vollkommen verständlich ist. Und Nick und ich haben dann einfach den Schwerpunkt aufs IFO gelegt und wir haben einfach stundenlang, also ich war zum Teil in 8-stündigen Zoom-Meetings mit Nick. Und das macht einen auch weniger allein. Also das war sehr, sehr schön. Ja, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall auch mal, ihr habt ja dann mit Festivals, also mit den Italienern da vom Tolfino, glaube ich. Tolfama, genau. Sachen gemacht und auch gemeinsam gekocht, italienisch und so. Das fand ich auch eine tolle Idee. Ja, das war, Nick hasst mich immer noch für diese Idee. Aber ich hatte dann irgendwann den wahnwitzigen Plan, ich möchte ein Online-Food-Festival machen. Und es war ein Höllenaufwand, das zu organisieren. Und am Tag selber war es einfach genauso irrsinnig, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war eine, ich glaube, ich stand einfach 12 Stunden in meiner Küche und habe den ganzen Tag nur gegessen oder gekocht oder moderiert. Und das war sehr schön. Das war mit, ja, da gab es italienische Kochkurse. Und wir hatten mit den Italienern aus Tolfa, haben wir drei italienische Versionen gemacht. Das war auch immer sehr, sehr lustig. Und ich freue mich so, weil ich fahre jetzt nach Tolfa, jetzt wirklich auf das Offline-Festival und ich kann es kaum erwarten, die ganzen Leute zu sehen, die ich online kennengelernt habe. Genau, das ist ja auch ein super Übergang. Also es gibt quasi den Schritt wieder online zu offline. Also was ist denn da so alles passiert? Ja, wir haben das IFO, um im Bild zu sein, bleiben, haben wir landen lassen. Und zwar letztes Jahr im Oktober 2021 zum ersten Mal. Und das war, ja, das war auch wieder so eine Bauchentscheidung, weil als dann irgendwann es Optionen gab, dass man eventuell mal wieder ein Theaterfestival machen könnte, habe ich zu Nick gesagt, lass uns das machen. Weil auch da wieder habe ich gedacht, wenn wir es jetzt nicht machen im Jahr, also wenn wir es einfach jetzt nicht tun, dann verpassen wir eine Chance, weil wir diese wahnsinnig, wahnsinnig große Community aufgebaut haben mit eben diesen irrsinnig vielen Online-Editionen. Wir haben eine große, sehr große Reichweite uns aufgebaut. Und wenn wir die jetzt nicht nutzen und einfach so der normale Festival Wahnsinn wieder losgeht und die Angebote einfach wieder alle da sind, dann verlieren wir so ein kleines bisschen unsere Community. Und dann haben wir einfach sehr kurzfristig, ich glaube, wir haben das im April entschieden, gesagt, okay, wir machen das. Und dann hatte Nick, Also ein Grund, warum wir das dann so kurzfristig machen konnten, war, weil Nick Kontakte hat zu einem Theater in Bielefeld, zu einem wunderschönen Ort, dem Tor 6 Theaterhaus. Und ich habe diese Bühne gesehen und habe gesagt, okay, wir machen das hier. Das ist so toll, es ist traumhaft schön, direkt neben der Jugendherberge, perfekt. Ja, und dann hatten wir ganze 6 Monate, was sehr wenig ist für ein Festival. Zumal wir das ja auch noch nie vorher gemacht hatten. Und haben es dann auf die Beine gestellt. Und es war ein tolles Festival. Es war, wir haben es so gerade eben geschafft, an der zweiten, dritten, x-ten Welle, ich weiß es gar nicht mehr, vorbei zu schrappen. Also wir sind Mitte Oktober an den Start gegangen und dann irgendwie am Ende Oktober, Anfang November ging wieder alles zu. Wir haben das durch Zufall ganz gut getimt. Ja, und jetzt im Moment ist es so, dass wir durchaus wirklich gemerkt haben, sobald die Theater da draußen wieder offen haben, sobald Improkurse in real life wieder möglich sind, kaufen Menschen weniger Tickets für Online-Veranstaltungen. Das ist einfach so. Und das haben wir schon immer nach den Corona-Wellen sehr deutlich gemerkt. Ist ja auch vollkommen verständlich. Und wir haben das jetzt so gehalten, dass wir 2 Online-Versionen hatten. Eine im Dezember, eine im Februar und jetzt eine im Mai. Und jetzt werden wir im November wieder unser Offline-Festival haben, weil wir uns auch gesagt haben, wir möchten unsere Online-Community nicht irgendwie nach 2,5 Jahren sagen, so, ciao, danke. Danke, dass ihr uns 2 Jahre die Treue gehalten habt. Tschüss. Jetzt bitte alle nach Bielefeld kommen, auch die aus Indien und Neuseeland. Das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwie auch weitermachen. Und jetzt ist so der Plan, dass wir so 2, 3, 4 Online-Editionen machen pro Jahr und eben das große Offline-Festival. So. Weil das muss man wirklich nochmal unterstreichen, diese Art von Online-Impro oder wie auch immer Kulturveranstaltung online. Ich kann das ja von diesem Workshop sagen, als Workshop-Leiter, das war halt faszinierend, dass dann jemand in den USA sitzt und gerade im Sonnenaufgang und wir sitzen hier irgendwie am Abend und dann jemand aus Südengland und also die Leute sind total verteilt und man merkt aber, dass wir alle auf irgendeinem Planeten vor uns hinschrubbeln und irgendwie die gleiche Kunst machen. Das war irgendwie sehr cool. Also diese Kraft von so einem Online-Veranstaltung und wenn sie halt auch am Ende irgendwie betreutes Trinken mit Spielen ist, aber es bringt also Leute und Menschen zusammen im besten Sinne. Und das ist tatsächlich eine Stärke, also die, ja, verstehe ich, dass ihr das nicht aufgeben wolltet, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ja. Ja, wobei das Trinken ist ja offline ja identisch, oder? Also ich finde das... Theater? Ja, ich finde das schon... Drogenkonsum? Nein, also trinken heißt ja nicht zwingend Alkohol, aber dass man prinzipiell nicht irgendwie, ich war jetzt im Theater, schwupp, oh, wo ist mein Bett, schwupp, weg. Nee, sondern ich will da nachher ja darüber reflektieren und reden. Das ist doch ein großer, wichtiger Teil davon. Und ich bin total. Ich habe auch, das ist so ein bisschen, Gott, wenn das jemals passiert, dann habe ich ein Problem. Wir haben immer gesagt, bei unseren Team-Challenges, das Team, was dann gewonnen hatte, bekommt ein Freibier, aber nur, wenn alle aus dem Raum gleichzeitig an einem Ort sind. Und bislang ist es noch nicht passiert. Zumindest ich kann mich auch nicht. Ich habe das sehr häufig versprochen. Also ich glaube, wenn das irgendwann mal passiert, dann bin ich arm. Aber ich glaube, aber glücklich, oder? Wenn die Leute alle mal zusammen sind, die man irgendwie online getroffen hat. Also. Ja, arm, glücklich und betrunken. Ich glaube, das wird der Zustand sein, in dem ich mich befinde. Ja. Ja, aber wenn du sagst, kriegt ihr ein Freibier macht dich doch jetzt nicht arm. Oder hast du jedem ein Freibier versprochen? Wir haben halt so 4.000 Tickets verkauft. Ja. Also und da müssen die sich das eigene Bier teilen. Genau, ist das mit den Teilen von Getränken und irgendwie alle trinken aus dem Strohhalm, aus so einem Bottich, ist nicht mehr so angesagt wie noch früher, oder? Nee, das kann man nicht mehr machen. Nee, will ja auch keiner mehr. Aber wir haben jetzt so viel über das Impro, über das festgesprochen. Die Frage ist so ein bisschen noch, wie bist du denn eigentlich angesteckt worden von dieser ansteckenden Krankheit genannt. Von der Pandemie? Improvisations- oder was? Von Corona? Nee, Impro. Ach so. Ja, Entschuldigung, ich bin super Corona frustriert. Ich habe halt schon, ich bin dreimal geimpft und bin dreimal genesen. Also ich bin 6G. mir kann, ja, anyway. Mir kann alles passieren. Mir kann alles passieren. Genau. Ja, ich komme ja vom klassischen Schauspiel. Also ich wollte immer Theaterschauspielerin werden und bin tatsächlich auch so ein kleines Theaterkind gewesen, was schon irgendwie mit 9 oder so die ersten Statistenrollen hatten und immer sehr viel, ich habe immer schon Theater gespielt und habe dann eine Schauspielschule besucht und habe die abgebrochen, weil das plötzlich ganz furchtbar war und ich nie wieder Theater machen wollte, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich auch gedacht, ich mache jetzt nie wieder Theater und habe angefangen, Journalistik zu studieren. Und habe festgestellt, dass das wahnsinnig cool ist für mich, dass mir das unglaublich Spaß macht und ich da sehr glücklich mit bin. Dann habe ich das ein paar Jahre fast ausschließlich, ausschließlich Journalistik gemacht. Habe beim Fernsehen in Mainz ein Volontariat gemacht und Radio gemacht und so und so. Und dann war es aber jedes Mal so, wenn ich privat irgendwie ins Theater gegangen bin, bin ich danach rausgegangen und hatte so Weltschmerz, dachte so, Mann, scheiße, vielleicht willst du ja doch nochmal. Und dann kam Impro und das war daher auch die enge Verbindung zur Affirmative, das war tatsächlich in Mainz. Und ich habe mich dann spontan bei einer Studi-Impro-Gruppe beworben, die damals der heiße Scheiß waren. Sie heißen noch Musenkuss nach Ladenschluss. Und die waren aber zu der Zeit so der Platzhirsch, so ein bisschen sehr erfolgreich. Und ich war da beim Der heiße Scheiß ist auch ein guter Impro-Gruppenname. Ja. Also, falls es den noch nicht gibt, ich lege. Der Showname. Der Scheiß. Danke. Okay. Nein. Vergiss es. Ich habe es zuerst gesagt. Ich habe aber gesagt, dass das ein Showname ist. Aber ich habe es zuerst gesagt. Ich bin viel älter, ich habe schon viel öfter heiße Scheiß gesagt. Okay, na gut. Jetzt gibt es drei Städte, in denen es die Show der heiße Scheiß gibt. Völlig anders. Warte, ich muss mir mal kurz die Domain, www, heiße Scheiß, Impro. Ah, ist gekauft. Upsi. Ja, dort Impro. Ich kann mal dazu sagen, hier in Braunschweig gibt es tatsächlich eine Theatershow, die heißt Der Drecksclub. Und das finde ich auch richtig groß. Das ist ein toller Name. Klingt auch gut. Du warst bei Musenkuss nach Ladenschluss. Ach so, wir waren ja eins zu verzeihen. Entschuldige bitte, ich lenke ab, aber ich komme auch zurück. Also von daher. Ja, und die haben mich nicht genommen. Also ich bin im Casting nicht genommen worden und dann gab es noch Casting. Andere Menschen, die in diesem Casting nicht genommen wurden. Und darunter waren zum Beispiel Manuel Speck, der jetzt das Impro-Theater in Karlsruhe macht und eben Claudia Behlendorf von der Affirmative. Und dann war so, Manuel war dann so, ich habe ein Buch von Keith Johnstone gelesen, wir machen jetzt selbst eine Impro-Gruppe. Und dann haben wir eine Impro-Gruppe gemacht und es war ich sag's mal so, es war eine gute Energie, aber wenig Ahnung am Start. Irgendwann müssen wir es mal öffentlich machen. Es gibt, Gott sei Dank, muss ich an dieser Stelle sagen, ein Video vom allerersten Auftritt der Schlaraffen. So hieß die Affirmative damals noch. Die Schlaraffen. Das war unser Impro-Gruppenname. Und wir haben einen ersten Auftritt gehabt nach ungefähr einem Jahr und haben uns gefilmt. Und das ist ein wenn es mir manchmal richtig schlecht geht und ich denke, ich bin die schlechteste Impro-Spielerin der Welt, dann gucke ich mir dieses Video an und denke, ah ja, ist doch was passiert, Lena. Ist doch nicht so schlimm. Ein bisschen gelernt. Ein bisschen ist dann doch dazugekommen. Also heißt das ist auch so ein Tipp, man sollte seinen ersten Auftritt per Video aufzeichnen, einfach später, um so Therapiesitzungen zu verkürzen? Ja, ich würde das wirklich empfehlen. Wirklich, weil dieser Auftritt ist auch sehr schmerzhaft. Alles an diesem Video Aber das ist ja tatsächlich für viele Leute genau das Problem. Ich erlebe das ganz oft, dass Leute sagen, ah, wir entwickeln uns nicht, uns passiert nichts und so. Man denkt immer, ja, aber guck doch mal zurück. Also klar, wenn ich irgendwie so auf einer Wanderung bin und immer auf den Gipfel starre, habe ich immer das Gefühl, oh, es geht immer nur bergauf. Aber man muss sich heute auch mal umdrehen und gucken, wo man herkam. Und ja, wir, glaube ich, haben alle unsere ersten Auftritte improvisierte Natur. Ich bin ja froh, dass nicht von allem Videos da sind. Ja, und es war dann halt, also ich muss wirklich sagen, ich habe auch, als ich jetzt in Mainz war, nochmal mit Claudia und Paul kam dann kurz danach dazu und ich bin manchmal fast so, ich bin manchmal so ein bisschen stolz auf das, was so aus diesem Haufen halt geworden ist, weil, ja, Manuel Speck hat gerade schon gesagt, die Affirmative, die ja so wahnsinnig professionell und groß geworden ist und ich mit dem, was ich hier in Köln mache, es ist halt einfach so viel Gutes aus diesem Haufen von Casting-Versagern geworden. Und das war so cool. Und ich habe dann, ja, ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, Impro vereint für mich viel, oder Impro gibt mir viel von dem, was ich im klassischen Schauspiel und vor allem an der Schauspielschule so vermisst habe und was mir so gefehlt hat. Und das habe ich im Impro gefunden. Und es war aber sehr lange nur in Anführungsstrichen ein Hobby. Und ich bin dann 2012 nach Köln gezogen, 2012 auf 2013, beruflich und wegen der Liebe. Und habe dann hier in Köln bei den Taubenhauchern angefangen. Und die waren damals schon so im semi-professionellen Bereich. Also Ben Hartwig war da noch dabei und die hatten schon relativ viele bezahlte Auftritte und da bin ich dann eingestiegen und dann wurde das so sukzessive mehr. Und dadurch, dass ich ja eh auch im Journalismus selbstständig bin, war das für mich dann so ein fließender Übergang. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor, ja, so sagen wir 2014, habe ich so angefangen, das Ganze dann auch mal systematisch anzugehen und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt Teil meiner Selbstständigkeit und habe dann noch mal ganz viele Workshops selber besucht, habe quasi noch meine Ausbildung draufgesetzt, war in den USA, war da am I.O. und habe da quasi noch mal die Schauspielschule besucht und habe das dann, ja, habe für mich selber entschieden, ich möchte das jetzt professionell machen und ich möchte das als Teil meiner Selbstständigkeit etablieren. Und ja, so kam es, dass es jetzt auch wirklich so ist. Ich habe viel dafür gearbeitet und ja, bin aber jetzt mit der Kombination, die ich da betreibe, in meiner Selbstständigkeit sehr, sehr happy, weil es erstaunlich viele Parallelen gibt zwischen, oder ich sage mal so, meine journalistische Arbeit und die Impro-Arbeit inspiriert sich gegenseitig sehr, sehr häufig. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, vor allem was das Geschäftliche angeht, was das Kaufmännische angeht, sage ich mal. Oder wie meine Mutter sagen würde, das E-Mails schreiben. Kind, du schreibst nur E-Mails den ganzen Tag. Sitzt immer vorm Rechner. Mach mal was Richtiges. Lies mein Buch. Nee, so ist sie nicht, aber sie ist immer erstaunt über, schreibst du schon wieder E-Mails? Ja, damit verdiene ich mein Geld. Unter anderem. Schriftstellerei. Ja. Ja, aber das ist doch, ich glaube, das ist für uns ja alle, die wir irgendwie mit Impro angefangen haben, es zieht sich eben in das Restleben hinein. Also man lernt diese Tools, die man im improvisierten Theater lernt, eben auch für den Rest seines Lebens nutzen. Also Marco Brüders, der mit mir zusammen damals die Idee für Impro News, also Impro News ausgebrütet hat, er hat ja irgendwie letztes Jahr Geld für Projekte rausgeworfen und hat gesagt, hier, ich finanziere mal was, weil Impro mir so wichtig war, weil er sagt, es hat mein Leben so verändert. Einfach, er macht das nicht mehr aktiv, er macht eher Theater, wenn er jetzt irgendwie so künstlerische Sachen macht, aber er sagt, es ist für ihn immer noch so ein wichtiger Teil seines täglichen Lebens, weil es das die Haltung zum Leben verändert. Und ich glaube, jeder, der mal einen Impro-Kurs gemacht hat, kann das irgendwie nachvollziehen, ob man damit dann auf die Bühne geht oder nicht, aber diese Art von, ja, das Problem ist eher eine Hürde oder ein Wegweiser als das Ende einer Reise. So. Irgendwie das, glaube ich, für viele ja, ich rede zu viel. Ja, ich glaube aber so diese Flexibilität. Danke, Makro. Diese Flexibilität, die Impro-Leute mitbringen, weil sie sich die so antrainiert haben, ist halt auch sowas, was in alle Bereiche abstrahlt, was man auch vielleicht gar nicht mehr so bemerkt, dass man früher wahrscheinlich viel mehr auch geblockt hat im normalen Leben und das auch irgendwie weg ist, weil man einfach so ganz innen weiß, dass Ja-Sagen schon oft hilft. Also manchmal aber auch wehtut. Ja. Ja. Ja, ich finde, ihr habt recht, aber ich muss wirklich sagen, dass für mich an erster Stelle in dem, warum ich Impro mache und in der Impro, die ich mache, dem zugrunde liegt, dass ich diese Kunstform einfach unglaublich gerne mag und ich glaube auch besser kann als die andere. Also als geskriptetes Theater, weil ich da so ein bisschen, mein alter Schauspiellehrer hat immer gesagt, an der Spitze des Bleistifts bleiben, weil ich da, glaube ich, meine Talente so ein bisschen in diese Richtung gehen, weil ich kann es gar nicht genau fassen, warum, aber ich glaube, dass mich immer so ein bisschen beim klassischen Schauspiel ich immer nicht so ganz loslassen konnte, mich nicht fallen lassen konnte, weil ich den Moment nicht gespürt habe. Und da bin ich einfach im Impro natürlich genau das ist es ja, weil ich es in dem Moment echt fühle und kein Skript im Hintergrund habe. Und ich habe jetzt im letzten Jahr wieder so ein bisschen angefangen, eher geskriptet zu arbeiten. Ich habe am Theater Krefeld eine Produktion gerade, in der ich bin, die ist so halb-halb, habe Impro, aber auch viel geskriptet. Und ich habe angefangen, mich ein bisschen mit Kamera-Acting zu beschäftigen. Und da, also der Weg ist wieder zurück, aber ich würde halt immer sagen, dass ich in der Kunstform Impro meine Fähigkeiten am besten ausspielen kann. Und das ist für mich der Grund, warum ich es hauptsächlich mache. Weil klar, natürlich sind da diese ganzen tollen Side-Effekte, die das hat auf die Persönlichkeit und das Leben und den Umgang mit Problemen, wie du gesagt hast. Merke immer mehr, dass mich wirklich auch, dass mich die Kunst interessiert. Ich möchte improvisiertes Theater machen, weil ich es großartig finde. Ja. Ja, das finde ich ganz spannend, dass du sagst, die Kunstform improvisiertes Theater. Aber ich glaube tatsächlich, es ist ja eine Herangehensweise ans Theater. Es ist eigentlich Theater, es hat eine andere Art, das zu machen. Es ist im Endeffekt eine sehr gut konzentrierte Probe, die man so macht, ein Ausprobieren von einer Idee. Und im Theater wird dann eben zusammengeschnitten und wiederholt und versucht, das festzumachen. Oder jemand versucht, die Ideen vorzugeben. Aber ja, das ist das, was wirklich spannend ist, wenn man improvisiert, aber eigentlich Theater improvisiert, weil Ralf hat das irgendwie sehr gut beschrieben. Er sagt, am Anfang war es einfach faszinierend, mit Leuten auf eine Bühne gegangen sind und einmal ohne Plan was gemacht haben. Also wirklich so freies Improvisieren, herumblödeln. Aber eigentlich ist es natürlich toll, wenn dabei Momente herauskommen, die eben einer Volksbühne oder einer Jasmina Reza oder wem auch immer gerecht werden. Einfach, dass man so sagt, ist nicht immer der Fall, auch nicht hundertprozentig, aber man ist manchmal eben dabei. Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende daran, wenn man sich darauf einlässt, dass tatsächlich etwas Einmaliges auf dieser Bühne plötzlich vor einem passiert. Und ja, das mit den Talenten, was du sagst, das kann ich ganz gut verstehen. Ja, sehr spannend. Ja, ich glaube, wenn mich Leute fragen, was manchmal passiert, wenn mich Leute fragen, was das Besondere und was das Tolle an Impro ist, warum ich das so liebe. Und ich finde halt, es gibt diese Momente, wenn so alles zusammenläuft, also wenn die beiden oder die Spielenden auf der Bühne, aber auch das Publikum, wenn es halt diesen Moment gibt, wo das, was da passiert in dem Raum, in dem Theater, einfach echt ist, weil es nur in diesem Moment passiert und weil es eben nicht reproduzierbar ist, sondern weil alle gemeinsam, das Publikum, aber natürlich auch die Schauspielenden und alle anderen, die an so einer Produktion mitarbeiten, es geschafft haben, dahin gearbeitet haben, Charaktere entwickelt haben, so viel von sich selber gegeben haben, um diesen einen Moment zu schaffen. Der ist dann vielleicht unperfekt, aber er ist, also unperfekt in der Inszenierung, aber weil er nicht inszeniert ist, aber er ist echt. Mhm. Und ich erlebe das immer wieder auch mit Kolleginnen und Kollegen von mir, die geskriptet, also die klassisches Theater machen, dass so dieser, dass sie nach diesem Moment eigentlich suchen, ihn aber so viel, viel seltener erleben als natürlich beim Impro, weil da einfach diese ganze Maschine dahinter ist von Inszenierung, Text und Kostüm und ich weiß nicht was. Und ja, und das ist für mich, ich, ja, und das ist ja auch das, was Komik schafft auf der einen Seite, aber was halt auch so diesen Moment, wenn das Publikum so dieses macht, das, das ist so das, wo ich hinstrebe, weil ich das selber so unfassbar faszinierend finde. Und das gibt es für mich fast ausschließlich nur im Impro. Ja, in ganz seltenen Momenten im klassischen Theater gesehen, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich das so echt gerade fand. Selbst im richtig guten klassischen Theater. Ja, das ist doch mal ein Schlusswort, finde ich schon. Weil ja, da müssen wir nämlich hin. Wir haben noch 4 Minuten für einen Ausblick. Ja. Oh. Nein! Und, aber man kann dich ja wahrscheinlich online zum Philosophieren über Impro, übers Impro-Fest anfragen, oder? Das ist super schwierig, aber nein, natürlich. Zwei Stunden bei Lena zum Thema Echtheit im Theater. Ja. Ja, aber Marco hat recht, wir müssen zum Ende kommen. Deswegen Ausblick, Ausblick. Das Ende soll ein Ausblick sein. Und wir empfehlen mal noch ein bisschen was passiert so in den nächsten Wochen und Monaten. Und Gästin First? Sehr gerne. Ich mache es auch kurz. Es gibt tolle Sachen bei Impro Köln im nächsten Monat, auf die ich mich sehr freue. Es gibt, ich höre damit auf, womit ich angefangen habe. Es gibt eine tolle Show von Selbstauslöser-Impro mit mir am 10. Juni in Köln. Ich habe mich mal wieder selber eingeladen. Es gibt ein Wochenende mit Jens Wienand. Der fantastische Jens Wienand aus Mannheim kommt nach Köln und gibt ein Herald-Intensivwochenende. Chicago-Style-Langform am 25. und 26. Juni. Wir spielen auch eine Show da drum herum. Und im Juli, dann bin ich noch in Italien, in Tolfama auf dem Festival und unterrichte in einem wunderschönen italienischen Dorf. Es gibt Pizza und Pasta und Wein und tolle Workshops. Und im Juli, Entschuldigung, es ist schon wieder nicht Juni, aber jetzt muss ich noch schnell sagen, im Juli organisiere ich einen Impro-Urlaub mit zwei tollen Kolleginnen, mit der Marit aus den Niederlanden und Charlotte aus Belgien, und wir treffen uns in der Nähe des Dreiländerecks hier im Westen bei uns, weil das ist die Idee, Niederlande, Belgien, Deutschland, und verbringen 5 Tage in einem wunderschönen Hotel am See und machen Impro-Workshops, und es gibt noch ein paar Plätze. Es ist ein kleiner Impro-Urlaub, für 24 Menschen können mitfahren. Wir sind schon ganz gut gebucht, also ja. Wo findet man den Impro-Urlaub? Ihr findet das alles, was ich gerade erzählt habe, außer das Tolfama Impro Festival, auf improköln.de. Das ist der Ort. Und das Impro Camp heißt Trinity. Okay. Sehr schön. Dann mache ich mal weiter. Parfumsritt. Genau. Das, also mein IO-Herz lacht da natürlich auch, wenn ihr da den Herald weiter tragt. Ich bin da ja auch am I.O. gewesen, und das ist nach wie vor mein Herzformat, auf jeden Fall. Ich würde aber gerne empfehlen, auch was im Juli schon, am 2.7. nämlich, wird das Kult in Braunschweig 10 Jahre, eine Offstage, wo wir ganz viel spielen, und da gibt es von 14 Uhr Open Air ganz viel Kleinkunst, und zwar überall verteilt in diesem Hof gleichzeitig, und das ist richtig, das wird richtig, richtig cool. Sehr schön. Klingt super. Ja, und ich ende mit 25 Jahren Gorillas. Vom 26.06. bis zum 2.07. beginnen die Gorillas ihr Vierteljahrhundert improvisiertes Theater. Vom Feinsten, wie sie sagen. Und haben Freunde eingeladen, machen verschiedene Shows in verschiedenen Theatern. Also nicht nur im Ratibor, sondern auch im Heimathafen Neukölln zum Beispiel. Und oder im Waschhaus Potsdam. Und da kann man durchaus mal reingucken, wenn man in Berlin ist und sich mal ja, die Gorillas mit ihnen Geburtstag feiern. Man kann das schon mal. Aber Vorsicht, genau. Keine Affenpockengefahr. Ja, und jetzt vielen Dank, liebe Lena. Ja, und danke. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, danke.